Der Kaiser ist bei der Entfaltung seiner Macht in Zwist mit seiner wichtigsten Stütze in Deutschland, seinem Bruder Ferdinand, geraten. Er will nämlich seinen Sohn Philipp die Nachfolge auf den Kaiserthron übertragen, die Ferdinand seinem eigenen Sohn Maximilian sichern möchte. Philipp ist vom Vater bereits nach Deutschland gerufen worden, hat aber durch sein hochfahrendes Wesen abstoßend gewirkt. So muss der Kaiser seinen Neffen Maximilian, den er mit seiner Tochter Maria verheiratet und in Spanien gehalten hat, nach Deutschland kommen lassen, wo dieser verbittert eintrifft. Ferdinand verpflichtet sich zwar noch für die Nachfolge Philipps, die Karl wegen der Unentbehrlichkeit der spanischen Kriegsmacht für das Reich als notwendig ansieht, zu wirken, aber da die Fürsten seine wahre Meinung kennen, sind sie umso mehr dagegen. Der Reichstag von Augsburg von 1550 bis 1551 stellt gegen den Willen des Kaisers ein eigenes Exekutionsheer auf, um die Acht an der Stadt Magdeburg zu vollstrecken. Kurfürst Moritz von Sachsen wird mit der Vollstreckung beauftragt und leitet im Januar 1551 die enge Einschließung der Stadt ein. Inzwischen bildet sich eine Verbindung unzufriedener evangelischer Fürsten. Hans von Küstrin, Albrecht von Preußen und Johann Albrecht von Mecklenburg schließen sich zu gemeinsamen Widerstande zusammen. Diesen Verteidigungsbund verwandelt, die Führung an sich reißend, Kurfürst Moritz von Sachsen zu einem Angriffsbund. Seit dieser Fürst seinen Vetter aus der Kurwürde gedrängt, hat er, der den eigenen Glaubensgenossen als Judas gilt, keine rechte Ruhe mehr gefunden. Er fürchtet die unergründliche Politik des Kaisers, fürchtet von Karl oder seinem Nachfolger, der kränkliche Kaiser denkt bereits daran, sein Haus zu bestellen, eine Umwandlung der Dinge, die mit einem Schlag die Ernestiner oben auf, die Albertiner aber bergab bringen könnte. Er hat Magdeburg nicht erhalten, fühlt sich auch vom Kaiser wegen der noch immer währenden Haft seines Schwiegervaters, des Landgrafen von Hessen, gekränkt. So schwenkt er zu den Verschwörern ab und knüpft Verbindungen mit König Heinrich II. Von Frankreich an, dem er im Vertrage von Friedewalde Ende 1551 die Stifte Metz, Toul und Verdun ausliefert, gegen namhafte Hilfe der Franzosen für die deutschen Fürsten und die deutsche Libertät. So wird der König von Frankreich als Retter der germanischen Freiheit und der gesamten Fürsten den Kaiser durch einen Angriff auf die Westflanke des Reiches beschäftigen, nachdem ihm deutsche Fürsten die bedrohten Marken aufgeriegelt haben. Ohne Widerstand können die Franzosen Toul und Verdun in ihre Hand bringen, Nancy und durch treulosen Handstreich des französischen Feldherrn Montmorency auch die deutschgesinnte Stadt Metz. Der Schöffenmeister und die deutschtreuen Mitglieder des Rates werden niedergestoßen. Nach neuer Eroberung begierig, bietet der König von Frankreich den rheinischen Kurfürsten ein Bündnis an, doch lehnen diese, wie auch die Stadt Straßburg, gewitzigt durch das Geschehene ab. Krank in Innsbruck weilend, wurde der Kaiser von den Ereignissen völlig überrascht. Er hat wohl bis zum letzten Augenblick auf den Einfluss von Moritz' kaiserlich gesinnten Rat Christoph von Karlowitz gehofft. Seinem schwerflüssigen Wesen nach braucht er Zeit, sich in die neue Lage hineinzufinden, ist auch sicherlich bitter enttäuscht über die Kälte seines Bruders den kaiserlichen Sorgen gegenüber. So beauftragt er ihn, mit Moritz zu verhandeln. Ferdinand, der früher schon mit dem Albertiner Beratungen gehabt hat, trifft vom 19. bis 23. April mit ihm in Linz zusammen. Der Sachse fordert einen dauerhaften Religionsfrieden, falls die Bekenntnisse sich nicht einigen ließen, fordert schließlich auch die Freilassung des Landgrafen. Dies kann Ferdinand sicher zusagen, während er das Übrige auf den Reichstag verweist. Vom 26. Mai an soll im Reich Waffenstillstand gelten. Um noch vorher die Entscheidung herbeizuführen, stürmt der kluge, kalte Rechner Moritz nach Innsbruck, wo der Kaiser an seiner Gicht niederliegt. Nach einem Sieg bei Reute dringt das kurfürstliche Heer in Tirol ein. Die Ehrenberger Klause wird erstürmt, nur eine Meuterei der Landsknechte verhindert Moritz am sofortigen Vordringen, sodass der alte Fuchs aus der Falle entrinnen kann. Der Kaiser kündigt vor seinem Aufbruch von Innsbruck dem Gefangenen Johann Friedrich die Freiheit an, veranlasst ihn aber, seiner Flucht nach Villach zu folgen. Moritz hält am 23. Mai seinen Einzug in Innsbruck. Der Papst aber hat mit Vergnügen unter dem Vorwand, dass die Sicherheit des Konzils bedroht sei, dieses aus Trient vertagt. Von Villach aus betreibt der Kaiser eifrige Rüstungen und beginnt mit gewohnter Geschicklichkeit, den Gefangenen Johann Heinrich gegen Moritz von Sachsen auszuspielen. Zu gleicher Zeit findet in Passau die Tagung der neutralen Reichsstände statt. Moritz gelingt es hier, die Fürsten auf seine Seite zu bringen. Binnen 6 Monaten soll ein Reichstag zusammentreten, der den konfessionellen Ausgleich versuchen soll. Die Entlastung des Landesgrafen Philipp wird noch einmal festgelegt. Die kaiserlichen Vertreter sind nicht durchgedrungen. Ferdinand muss sich den Fürsten schon wegen der Türkenhilfe gefügig zeigen. Der Kaiser entschließt sich, nach schwerstem Widerstreben, am 15. August den Passauer Vertrag zu unterzeichnen. Er hofft allerdings, auch dieser möchte, wie so manches Übereinkommen seiner Regierungszeit, ein unerfülltes Provisorium bleiben. Um dies aber zu erwirken, muss er die letzte Kraft seines ausgehenden, fast völlig erschöpften Lebens verwenden, die Franzosen aus den deutschen Westmarken auszutreiben, deren Festsetzung in Metz ihm auch als Herrn der Niederlande wegen der Verbindung mit der Freigrafschaft Burgund und von da nach Mailand unerträglich ist. Wir sehen also Karl sich auf seine kaiserliche Pflicht nach außen besinnen, ehe er die Entscheidung mit seinen deutschen Widersachern sucht, ein Gedankengang, der die ungebrochene politische Kraft dieses alten Meisters offenbart. Aber die Franzosen haben mit großen Anstrengungen und unter Schleifung von 19 Kirchen und 6 Abteien, alten Denkmälern deutscher Baukunst und Frömmigkeit, Metz zu einer gewaltigen Festung gemacht, die nun der Herzog von Guise gegen den Kaiser verteidigt, der keinen Erfolg zu erringen vermag. Krankheiten zwingen 1553 das geschwächte Heer zum Rückzug. Nur die eiserne Energie des Herzogs von Alba verhindert den Eintritt einer Katastrophe. Der Kaiser ist über diesen entscheidenden Misserfolgen nach so vielen unerhörten Glücksfällen seines Herrscherlebens tief enttäuscht. Metz aber blieb von da ab über 300 Jahre französisch. Als die Stadt 1871 an Deutschland zurückkehrte, war sie in ihrem Herzen nicht mehr deutsch.